Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Hier spricht der Astrowolf wieder wesentlich optimistischer als in den letzten Tagen. Da war ich etwas ernst und nachdenklich. Und auch wenn wir heute einen Vollmondtag haben, wir haben heute einen großen keltischen Saturntag, fühlt sich das für mich, ja, ich hoffe für dich auch, irgendwie großartig an. Es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Es geht mir großartig, ich würde sogar sagen bombastisch. Und ich möchte nicht allzu viel darüber verraten, aber wir werden jetzt ein sehr, sehr großes Projekt starten. Wie gesagt, ich möchte den Mund nicht allzu voll nehmen und meiner Euphorie zu großen Lauf lassen, aber es schaut unvorstellbar gut aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du diese Aufbruchsenergie auch schon spürst. Ich glaube, diese Konjunktion Jupiter-Uranus, das war so dieser Eisbrecher, ja, das war so richtig dieser Schneepflug, der hier unglaublich viel in Bewegung gebracht wird. Es ist einfach jetzt eine immense Aufbruchsstimmung und bis vor kurzer Zeit war ich, ich meine, ja, ich will da kein großes Hehl draus machen, noch sehr stark auf diesen Rache-Modus gebürstet. Ja, sie müssen alle draufzahlen, sie müssen alle ihren Preis bezahlen. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, sind mir die, ja, es ist fast traurig, das einzugestehen. Die sind mir wurscht, ja. Sollen sie machen, was wollen. Wir machen jetzt unser Ding. Du verstehst, das ist dieser immense Unterschied zwischen reagieren und agieren. Und irgendwie ist für mich dieser Jupiter-Uranus-Impetus einfach der Startschuss gewesen, dass wir jetzt alle irgendwo auf irgendeiner Ebene aktiv werden. Und wenn das der Fall ist, ja, dann gehen wir so stark ins Tun und auch natürlich auch in die Freude, ja, dass die inszenieren können, was sie wollen. Ich kriege jeden Tag, ja, ich kriege jeden Tag so viele Zusendungen. Klar, wenn du einen Kanal hast, dann kriegst du von vielen ganz, ganz lieben Menschen, die es wirklich vom Herzen her gut meinen, tolle, interessante Nachrichten und ich lese sie dann und ja, sie wollen die nächste Pandemie ausrufen, das wird nichts mehr. Sie wollen unbedingt den dritten Weltkrieg machen, das wird nichts mehr. Ja, aber die dreitägige Finsternis ist auch Blödsinn, ja. Und der Polsprung, der kommt auch nicht, ja. Egal was, vielleicht bricht auch ein Komet zusammen oder die Sonne hinein oder die Sonne geht aus, kommt alles nicht mehr. Und es ist alles irrelevant. Wir wachen auf. Das ist jetzt diese große, starke Phase, auf die ich schon gehofft habe und mir gedacht habe, Herrst, wann tut sie was? Also in mir drinnen auch, ja, wann kommt da was? Wann ist dieser, ja, jetzt gehen wir es an, Impuls? Und der ist gestern gekommen, aber mächtig. Natürlich habe ich gestern auch die Zeit genutzt zum Visualisieren. Ich habe aber nicht 19:50 Uhr genommen, sondern ich habe Mitternacht bevorzugt. Ich bin erst nach Mitternacht ins Bett gegangen und habe mir gedacht, je näher an 1:50 Uhr, je näher am Vollmond heran, desto besser. Aber wurscht. Und wenn du es um 18 Uhr gestern gemacht hast, die 3 Minuten, oder wenn du vergessen hast drauf, auch gut. Hauptsache, du hast gestern zweimal gelacht. Das ist schon wichtig, oder gelächelt. Dann hast du schon gute Energie ausgesendet, ja. Wir können nicht jeden Tag auf Befehl visualisieren. Das geht nicht. Und wie gesagt, wie ich immer sage, wenn du es nicht schaffst, dann geh einfach in eine gute Laune oder erzähl jemanden einen Witz oder lach über einen Witz, egal wie, ja. Komm einfach in eine gute, in eine höhere Energie, komm einfach in die Freude. Naja, und diese Jupiter-Uranus-Geschichte, ja, die hat im zweiten Haus stattgefunden. Wir haben auch gesehen, Sonne an der Spitze des zweiten Hauses. Und das ist natürlich eine ganz besondere Thematik in Bezug auf Besitz, auf Eigentum und auf all diese Ego-Werte. Ja, ich muss das besitzen und so weiter. Nein, wir müssen die Dinge nicht mehr besitzen. Wir brauchen sie ja nur, wenn wir sie brauchen. Ja, das ist ungefähr so, wenn du einen Schraubenschlüssel brauchst. Hausnummer, ich glaube, beim Ausbauen vom Hinterrad eines Fahrrades hat man damals zwei 15er Schlüssel gebraucht. Okay, ich brauche nicht zwei 15er Schlüssel besitzen. Ich brauche nur zwei 15er Schlüssel für den Moment, wo ich das Hinterrad ausbaue, dann was in den Schlauch wechsle und dann das Hinterrad wieder einbaue. Das ist zweimal für 1 Minute, ja. Und ansonsten brauche ich diese Schlüssel nicht mehr. Und ich glaube, in diese Richtung geht das Ganze. Ich brauche keinen einen landwirtschaftlichen Betrieb, um sozusagen Gemüse und Obst anzubauen, ja. Aber ich brauche die Landwirtschaftsfläche für die Zeit des Erntens, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, wir können diese Dinge komplett relativieren. Wir können es auf einen viel einfacheren Level stellen. Und ich habe das in meiner Familie mehrfach gesehen, dass eben ein Ehepaar in schon sehr fortgeschrittenem Alter, aus Gründen der Armut in jungen Jahren ein riesengroßes Haus gebaut haben. Die Kinder sind ausgezogen und sie waren eigentlich jetzt nur noch das Reinigungspersonal in einem hotelartigen Objekt, ja. Also das heißt, sie haben ihr ganzes Leben für dieses eine Haus investiert. Ich will nicht sagen vergeudet, das ist vielleicht ein unfaires Wort, aber sie haben sozusagen ihre Energie da hinein fokussiert. Und jetzt stell dir mal vor, wir bräuchten das alles nicht mehr. Wir machen Gemeinschaftsprojekte, wo man diese Dinge nur nutzt, ohne sie besitzen zu müssen, aber auch, und das ist eben mein Sinnen und Trachten, wo man aber auch nichts für das Wohnen dort und für das Leben dort bezahlen muss. Das ist für mich der entscheidende Faktor. Mein Traum ist es, dass wir hier auf diesem Planeten Erde für das bloße hier leben und Anführungszeichen dürfen, nichts mehr bezahlen müssen. Ja, ist doch ein Wahnsinn. Ist doch ein Wahnsinn, was hier abgeht. Eine Wohnung kostet hier schon 1000 Euro. Bitte, wer soll sich das bei einem Gehalt von 1300, 1400 Euro überhaupt leisten können? Kaltmiete, versteht sich, ja. Also das heißt, was soll diese, Entschuldigung, abgefahrene Scheiße? Und das ändert sich jetzt alles. Das kommt alles ins Lot. Das wird sich jetzt alles harmonisieren. Wir haben auch beim Energietesten hereinbekommen, dass über 70% der Immobilien leer stehen werden. Und einer der Hauptursachen wird sein, weil die Leute sich einfach einen Einzelhaushalt als Einzelperson nicht mehr leisten können. Also diese Single-Haushalte. Und da möchte ich doch mit dem kommenden Projekt jetzt sehr, sehr viel Gutes tun, dass wir eben, ja, das Keltendorf habe ich nicht vergessen. Das war immer im Hinterkopf. Aber es war damals undurchführbar. Ich sage es ganz offen, wie es ist. Den Leuten ist es zu gut gegangen. Die Not war noch nicht entsprechend da. Aber mit der Kraft der Not, ja, die ja auch etwas Positives sein kann, kommen wir auf einen neuen Entwicklungslevel, kommen wir auf eine neue Definition des Themas Gesellschaft, ja, Zusammenleben. Es wird eine großartige Erfahrung sein und wir können uns dann viel, viel mehr auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren. Es ist doch ein Wahnsinn, wenn du sozusagen die Hälfte des Monats arbeiten musst, dass du die Steuern und Abgaben zahlst. Also 14 Tage im Monat arbeitest du fürs Finanzamt und für Krankenkasse und alle anderen Parasitenorganisationen. Und dann kannst du noch von diesen 14 Tagen 12 Tage für die Miete arbeiten und dann die restlichen 2 Tage arbeitest du dann für die Ernährung, ja. Und dann kommt ein Knüppelkerl daher und sagt, ja, die Leute können zu McDonald's für 1 Euro essen gehen. Ja, also ich meine, entschuldige, ich sage jetzt nichts, ja. Ich sage jetzt nichts, weil es wäre was Unüberlegtes geworden. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich sage was Positives. Ändern wir es. Wir ändern es und wir schauen in eine grandiose Zukunft hinein. Ja, es schaut wirklich fantastisch großartig aus. Und wenn wir sozusagen hier diese Dinge aktiv in die Hand nehmen, dann brauchen wir gegen dieses System nicht mehr kämpfen, weil wir für uns dieses System in diesem Moment geändert haben. Das ist der ganze Trick dabei. Das ist der Schmäh dabei. Sozusagen das System kann ruhig System bleiben, interessiert uns nicht mehr. Wir klinken uns aus. Wir nehmen uns aus diesem System heraus. Deswegen, ja, das ist der ganze Grund, warum ich als Konstruktionstitel jenen der Partei wähle. Ja, das ist der ganze Grund. Ich möchte vor diesem Psychopathensystem einfach nur geschützt sein. Und ich möchte alle diejenigen, die bei uns dann mitmachen werden, und es werden einige Tausende sein, auch unter diesem Schutzschirm geschützt wissen. Das ist das Ganze, ja. Und steuerfrei ist es auch. Also das heißt, da haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Also das heißt, es wird eine fantastische Sache werden. Ich freue mich schon jetzt drauf. Und naja, in ein paar Wochen geht's los. Ein paar Wochen geht's los. Das Team stellt sich jetzt allmählich zusammen und dann brauche ich viele tausende Leute, die hier aktiv mitmachen. Und ich kann dir eines garantieren, jeder, der mitmacht, wird mehr als reichlich belohnt werden. Nicht nur jetzt, also es geht hier nicht ums finanzielle belohnt werden, sondern wir werden Feste organisieren, wir werden Du kannst auch als Party bezeichnen oder was auch immer, ja. Es geht für mich um sogenannte Good Vibrations auf Neudeutsch, ja, um gute Energie. Es geht wirklich nur um eine Kulmination von guter Energie, von Freude-Energie. Und Freude ist das, womit die Satanisten am allerwenigsten anfangen können. Du weißt ja, es sind absolute Miesepeter, die nur eines können. Unsere Energie reduzieren, reduzieren, reduzieren, bis wir dann in dieser wunderbaren lebenslangen Depression drinnen stecken. Und aus dieser Depression kommen wir mit diesem Übergang Jupiter-Uranus heraus, aber ganz besonders mit diesem meines Erachtens höchst spannenden Vollmond, den wir heute Nacht um 1.50 Uhr hatten. Also es tut sich unglaublich viel. Eine Aufbruchsstimmung der Sonderklasse und ich hoffe, ich konnte dich jetzt auch ein bisschen mitreißen. Wir können uns jetzt schon auf das Kommende freuen und es wird größer, besser, fantastischer werden, als wir es uns jemals vorstellen hätten können. Warum? Weil wir unvorstellbare spirituelle Fähigkeiten entwickeln werden und weil wir als Menschheitskollektiv zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zusammenhalten werden. Wir lassen uns von niemandem mehr auseinanderdividieren. Warum wurden wir denn gespalten in verschiedene Glaubensgemeinschaften? Na, dass sie Glaubenskriege inszenieren konnten. Warum denn sonst? Warum wurden immer auf die Unterschiede zwischen den Rassen oder was auch immer hingewiesen? Na, dass es Rassenkriege gibt. Ganz einfach. Sie wollen ja den ewigen Krieg. Und jetzt kommt eine unfassbare Phase der Weltmenschheitsfamilie. Wir halten einfach zusammen. Wir unterstützen uns. Wir bekriegen uns nicht mehr. Wir halten zusammen. Und wenn die Menschheit zusammenhält, brauchen wir Führer? Nein. Brauchen wir Präsidenten? Nein. Brauchen wir Bürgermeister? Nein. Wir brauchen das alles nicht mehr. Wir brauchen nur das Kollektiv und eine ruhige, intelligente Entscheidung bei Problemlösungen. Wenn man sich zusammensetzt, wie das im Amazonas-Urwald bei einigen Stämmen so üblich gewesen ist, dass das Kollektiv in den großen Dorfhäusern zusammengekommen ist, wo auch Kinder dabei waren und jeder konnte sagen, was er als sachdienliche Information, als Problemlösungsstrategie sieht und es wurde jeder gehört. Und dann hat man eine gemeinsame Entscheidung getroffen, an der alle beteiligt waren. Da gab es keinen Mehrheitsentschluss, da gab es keine knappe Mehrheit, die über eine große sogenannte Minderheit, also 51, 49 drüber fährt, sondern es wurde gemeinsam eine Entscheidung gefunden. Und das Kollektiv trifft immer hochintelligente Entscheidungen, weil auch der Faktor der Korruption ausgeschlossen ist. Warum wollen Sie denn in die digitale Währung hinein? Na, weil das Ausmaß der Schulden so gigantisch absurd hoch ist, dass Sie Ihr Seehandelsschiff absaufen lassen müssten. Deswegen kommen Sie mit der Lügenkonstruktion der digitalen Währung. Und es gibt auch genug Genies, die auf diesen Shitcoin hineingefallen sind. Was ist es wert? Nichts. Er ist absolut nichts wert. Ja? Und wir kommen wieder zurück zu Realwerten. Was ist ein Realwert? Na, ein Apfel in meiner Hand, Nüsse, Karotten oder eine Gemeinschaft, die zusammenhält, die einander Gutes möchte, die Harmonie mit der Natur. Ja? Dass wir dann auch tatsächlich mit Pflanzen und Tieren werden wieder kommunizieren können, wie wir es in früheren Jahrtausenden ja konnten, bevor diese Saturn-Psychopathen gekommen sind. Und ja, wir Menschen sind magische Wesen. Und ja, wir Menschen waren gedacht als die Hüter dieses Planeten, als die Beschützer der Natur, als die Beschützer der Tiere, als die Freunde dieses Planeten, Freundinnen dieses Planeten. Und was ist aus uns geworden? Ein Haufen von Egomanen, die sich gegeneinander ausspielen haben lassen. Und dann, ich sehe doch genug Millionäre, Milliardäre. Ich kann euch das Video vom wunderschönen, wird er noch schnell geheißen, er ist so unwichtig, der Larry Silverstein, ja, wie er wieder Milliarden abgecasht hat. Ja. Schau dir in die Augen dieses kranken Typen. Schau da hinein. Was macht er mit diesen Milliarden? Ist er glücklich? Und wenn er das Ganze, den ganzen Planeten besitzt, ist er glücklich? Nein, es ist ein Psychopath. Und aus diesem Psychopathentum, aus dem kommen wir wohltuenderweise heraus und dann fließen die kosmischen Harmonien wieder, dann wird hier das Spinnennetz dieses Oktogons zerrissen werden, die dunklen Ringe der Macht reißen auf, wie es damals auch ein Robert Monroe in seinen Büchern Ultimate Journey und Far Journeys beschrieben hat, ja, und wir kommen in eine Ultraharmonisierung, dass wieder alles im kosmischen Harmoniestrom fließt. Und das ist jetzt hier dieser Impuls, der uns jetzt alle mitreißen wird. Und es ist großartig. Deswegen, ich kann ab heute nur noch sagen, ich möchte diesen Dämonen, bitte einige Rückschläge mir noch verzeihen, aber ich möchte denen einfach keine Energie mehr zurückkommen lassen, zukommen lassen. Lassen wir sie mit all ihren Schandtaten und ihren unfassbaren Karma, was sie sozusagen angehäuft haben, einfach nur alleine. Und weil sie dieses Karma unmöglich jemals wieder auflösen können, werden diese Seelen gelöscht werden. Und das ist gut so, weil solche Seelen unter Anführungszeichen braucht der Kosmos nicht. Wir brauchen Harmonie, wir brauchen harmonischen Fluss, Liebesenergie, Freude, aber auf den Rest können wir mit Anlauf verzichten. In dem Sinne, einen großartigen Start in dein neues Leben, in unser neues Leben, und nutzen wir die Aufbruchsenergie auch dieses Frühlings, um etwas Grandioses, Großartiges zu schaffen. Was kannst du tun? Na, ganz einfach. Geh heute in die Freude. Freu dich einfach, grundlos. Und wenn du wieder irgendeinen Bericht siehst, ja, die Welt wird zusammenbrechen und der dritte Weltkrieg und die Bomben fliegen, dreh einfach an. Einfach abdrehen. Dreh ab. Geh hinaus in den Wald, es regnet. Wunderbar. Wunderbar, Regen ist großartig, Regen fördert das Wachstum. Geh hinaus, atme die negativen Ionen ein und freu dich einfach, egal worüber. Freude braucht keinen Grund, Freude kommt aus sich selber heraus. In dem Sinne, einen grandiosen, großartigen Start in eine neue Epoche. Dein Astrowolf. Ende.